gehen, noch einen Moment was. Und zwar, ich habe ja eigentlich, schreibe ich meine Dissertation gerade zum Thema Knowledge Entrepreneurship an Universitäten und behandle da, wie internetbasierte Innovationen in Universitäten eingebracht werden. Jetzt habe ich so oft nachgefragt, dass das letztendlich eine Dissertation in Philosophie geworden ist und dementsprechend bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen, sehr von Ihnen auch angeregt, das Entrepreneurship eben nicht in diesem klassischen Sinne einfach nur als eine Wirtschaftstätigkeit zu sehen und habe jetzt ein Modell entwickelt für Entrepreneurship ganz im Allgemeinen eben im Sinne, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, Entrepreneurship einfach als die Praktik, als die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu kreieren und hinzugehen und zu versuchen, sie zu realisieren. Ne? Also das kann sein, zum Beispiel würde ich eben diese ganzen Post-hoc-Definitionen von Entrepreneurship, wenn ein Unternehmer ist erst jemand, der eine erfolgreiche Firma gegründet hat, dagegen würde ich eben vorgehen wollen und sagen, eigentlich sind wir eher als Kinder und als grundsätzlich mit Rousseau sind wir alle erstmal als Entrepreneure geboren und verlieren das dann im Laufe der Zeit durch die Bildungssysteme und wie wir es hier schon verschiedentlich besprochen haben. Und so in diesem Zusammenhang habe ich dann meine Dissertation selbst als ein Entrepreneurial Act bezeichnet und das als aktive Forschung und Selbstbeobachtung dann umgesetzt und gesagt, gut, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit versuche, eine Lernchance umzusetzen, dann kann ich mich ja auch selber phänomenologisch schauen und begutachten und dann sagen, okay, das ist jetzt mein Modell, mein philosophisches Modell von Entrepreneurship. Und das habe ich also im Sinne, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Slide, des Entrepreneurship als Lebenskunstwerks, was Sie ja auch gerade schon angeschnitten haben. Und jetzt hier in dem zweiten Slide stelle ich kurz die verschiedenen Komponenten, ich nenne das Strange Attractors aus der Komplexitätstheorie, also das sind jetzt keine eindeutigen Variablen, wie wir sie in der klassischen Ökonomie haben, dass man versucht, so ein eindeutiges Modell zu gestalten, sondern eher zu sagen, das sind wichtige Faktoren, die ein Mindset, auch ein Wort, was Sie im Entrepreneurial Mindset in Ihrer letzten Veröffentlichung benutzt haben. Ich sehe das also eher so, dass man programmiert wird, vielleicht in einer gewissen Art und Weise, und das Einflussfaktoren sind, die dazu beitragen können, dass man eben als mit so einer entrepreneurial Lebenseinstellung rangeht und in verschiedenster Art und Weise dann Chancen, Opportunities sucht. Im Zentrum von dieser Mindset-Programmierung steht erstmal, dass man so eine Art Lebensplan, nennt das Erikson, ein Schüler von Freud, also eine Persona, so eine Idealvorstellung von sich selber, man will also an sich arbeiten. Das ist mal eine Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Und dann geht das Ganze, sagen wir mal, die sind alle gleichzeitig aktiv, diese Pole, die ich jetzt hier bezeichnet habe. Aber es geht links los, sagen wir mal, würde ich sagen, von der Initialzündung her. Nämlich mit dem Existenzialismus bzw. der Aufklärung, wo man sagen kann, okay, also wenn jemand nicht akzeptiert, dass er selber dafür verantwortlich ist, was er tut und sein eigenes Leben irgendwie gestalten will, dann wird es schwierig, entrepreneurial Projekte anzugehen, dann wird man eher von jemand anderes geführt. Also in der klassischen Entrepreneurship-Forschung nennt man das Internal Locus of Control. Und wenn man also diesen internal locus of control hat und sagt, okay, jetzt ich will los, ich will hier was machen aus meinem Leben, dann bin ich zumindest in meiner Fragestellung zu dem nächsten Punkt gekommen, was ist mir denn wichtig, wo will ich hin? Die philosophische Schule, die diese Themen behandelt, ist also die Axiologie und die Teleologie beschreibt dann die Ziellehre, also was ist mein Telos, was sind meine persönlichen Ziele? Und wenn man dann einmal geklärt hat, okay, hier mehr oder weniger geht's hin, dann muss man anfangen umzusetzen. Denn Entrepreneur ist nicht nur jemand, der sich Gedanken zu dem Thema macht, reflektiert, sondern als Pragmatiker und vielleicht sogar als Kybernetiker zunächst mal anfängt und sagt, alles, was ich weiß, muss ich erstmal ausprobieren, dass es auch wirklich funktioniert. Und dann fange ich an, das System laufend zu optimieren. Das wäre dann der Kybernetiker. Und im letzten Schritt, vor dem letzten Teil, kommt dann endlich der andere, die Welt, in die man ja geworfen ist, irgendwie in das Modell mit rein, indem man sagt, okay, Ethik und Nachhaltigkeit sind eigentlich die zwei Faktoren, die klären, inwieweit das Ganze in Bezug zu dem anderen Sinn macht. Der Herr Fleischmann, Ihr Freund Professor Fleischmann vom Babson College hat mir dazu gesagt, es geht eigentlich von Kant als Aufklärer zu Kant als Ethiker zum kategorischen Imperativ. Und mit ihm arbeite ich auch ein bisschen in diese Richtung an einem Papier im Moment. Und ja, letztendlich ist es natürlich zunächst mal eine subjektive Einschätzung meinerseits, und jetzt könnten mir Wissenschaftler wie Sie, und hoffentlich tun Sie es nicht in meiner Verteidigung in zwei Wochen, vorwerfen, das ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich. Ich versuche die Wissenschaftlichkeit eben jetzt dadurch nach Habermas'schen Ideen so zu gestalten, dass ich sage, ich gehe damit raus und schaffe eine Intersubjektivität dadurch, dass ich das mit anderen Leuten diskutiere, und das habe ich auch schon in dem ganzen Prozess, in dem Forschungsprozess getan, habe das also an viele Wissenschaftler rausgeschickt und gefragt, macht das für sie Sinn, je nachdem die verschiedenen Kategorien, und das durchdiskutiert, und so versuche ich also eine Gemeinschaftlichkeit, Objektivität halte ich sowieso nicht für möglich in so einem, bei so einem Fach. Insofern kann man eine Intersubjektivität versuchen. Und die Überlegung ist jetzt, was würde passieren, wenn diese Form von Weltanschauung oder Lebensphilosophie sich in der Gesellschaft etwas weiter durchsetzen würde. Und dazu habe ich verschiedene Ideen, aber vielleicht machen wir das dann mehr im Gespräch auch. Ich wollte das nur mal als so ein bisschen Einführung zu der Vorstellung, was Entrepreneurship eben jenseits von dem reinen Unternehmen gründen. Jetzt gibt's ja, ist ja immer bekannter, dieses Social Entrepreneurship, Cultural Entrepreneurship. Ich bringe jetzt noch Knowledge Entrepreneurship. Ja. Was ist eigentlich so die vereinende Mentalität dahinter? Und die Bücher habe ich ehrlich gesagt mitgebracht, um zu zeigen, das ist ein ganz aktuelles Thema. Allerdings muss man sagen, sind diese zwei Autoren noch völlig in dem, was sie, sagen wir mal, das Business Administration nennen. Die wollen, dass mehr Leute Friseursalons aufmachen und Copyshops, und dadurch die Wirtschaft irgendwie angekurbelt wird. Also es sind alte Konzepte. Das heißt, nur weil jemand unsere Marke Entrepreneurship benutzt, heißt es noch nicht, dass sie auch wirklich diese Philosophie teilen. Vielleicht erstmal bis dahin. Also Sie merken, eher Selbstversorgeranfragen. Vielleicht das Knowledge Entrepreneurship, das ist nicht jedermann geläufig. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was Sie damit meinen. Also in meinen Worten ist das jemand, der Wissen nimmt und daraus als Entrepreneur tätig wird. Und angefangen, der Erste, der den Begriff verwendet hat, war, glaube ich, ein Mensch, der eine Bibliothek verwaltet hat, und der fand, dass man eigentlich daraus auch selber was machen muss, und ist sozusagen eine Art von Bibliothek-Entrepreneur geworden. Also das ist einer von den Leuten, die den Begriff benutzt haben, aber der Erste war, das weiß ich nicht, es ist nicht ganz geklärt, wer der Erste war. Es ist auf alle Fälle noch ein sehr wenig benutzter Begriff. Also er schreibt eine Dissertation oder hat eine Dissertation fertig geschrieben, ne? So zur Einführung kann man gar nicht dazu in Einzel werden. Max Senkisch promoviert über Knowledge Entrepreneurship, und da ist er so ein bisschen beschrieben, und jetzt sind Sie damit fertig. Was ist die Essenz, wenn wir mal so fragen, was ist die Essenz, wenn ich Knowledge Entrepreneur werden will, nicht Social oder Cultural Entrepreneur, wenn ich Knowledge Entrepreneur werden will, was muss ich denn da tun? Also für mich ist Knowledge Entrepreneurship eben eines der Ziele eines Entrepreneurs. Ich würde das nicht, man ist entweder oder. Das ist eine alte newtonische Verteilung, newtonisches Weltbild, sondern es sind viele Faktoren im selben Moment. Also wenn wir an die neue Arbeit denken, er steht nicht auf, nur um das Geld zu verdienen, sondern um was anderes zu tun. Aber wenn er gar kein Geld dafür kriegt, dann ist auch schlecht. Also es gibt nicht diese ganz eindeutigen Grenzziehungen, da würde ich mich erstmal dagegen wehren wollen, sondern das Knowledge Entrepreneurship Entrepreneurship ist sozusagen eines der Ziele, ja, wenn wir von dieser Axiologie, Teleologie sprechen, ist eben Wissen oder Weisheit vielleicht eigentlich noch lieber, aber das halte ich für sehr weit gegriffen. Als Ziel wäre es aber eher noch Weisheit, glaube ich. Man kann da zwischen einer Fähigkeit, also einem praktischen Skill unterscheiden und mehr so einem generellen Lebenserfahrung, Lebensweisheit. Und, also der Knowledge-Entrepreneur, dem wären eben solche Chancen wichtig. Ja? Wenn er irgendwo an der Buchhandlung vorbeigeht, dann guckt er erstmal, was gibt's da für neue Sachen, was interessiert mich da. Und das ist sozusagen ein Motivationsfaktor. Ich hatte mit Herrn Höhn, glaube ich, wie war Ihr Name nochmal? Entschuldigung. Holm, Friede. Ah, Holm, Herr Holm. Kurz in der Pause gesprochen. Wir hatten über Motivation dann angedacht. Was bringt die Leute raus? Und das ist sozusagen der implizite Kern, der, was mich dabei interessiert. Ein Entrepreneur ist irgendwie motiviert. Irgendwie sind das quirlige Leute, die Chancen suchen und die wahrnehmen. In meinem Fall Chancen innerhalb von der Universität oder Chancen, um was zu lernen. Wenn man das mal nimmt, diesen Begriff Entrepreneurial Society, heißt das, wir sollen alle Entrepreneurs werden. Und damit wir das werden, müssen wir uns in BWL einarbeiten, Buchhaltung, Bilanz, Finanzierung, Marketing, heißt es das? Ja, also genau von diesem Entrepreneur-Begriff wollen wir ja, will ich auch weg. Und das scheint noch das Verständnis von diesen Autoren jetzt zu sein. Ich denke, dass eines von den Punkten dabei eben ist, dass wenn man akzeptiert, dass man selber sein Leben gestaltet, dann ist man, kriegt man ein anderes Verhältnis zur Verantwortung. Also ein Entrepreneur, würde ich sagen, hat eine andere Verantwortung für das, was er schafft, für das, woran er arbeitet, was ihn motiviert. Und insofern ist es weniger eine Verantwortung im Sinne von du sollst, sondern ich soll. Also man wird da mehr auf sich selber und auf seine Tätigkeiten irgendwie gebunden. Und das, denke ich, wenn man das in diesem gesellschaftlichen Kontext sieht, wäre doch eine interessante Sache. Eben nicht der Entrepreneur als Ausbeuter, sondern der Entrepreneur als jemand, der sich selbst verwirklicht, da ein Lebenskunstwerk schafft in irgendeiner Form und insofern auch dafür eher verantwortlich zur Rechenschaft gezogen wird, vor sich selber. Ja, diesen Begriff von Hawkes, Lebenskunstwerk, was verstehen Sie darunter? Na, ich würde sagen, es ist einfach vielleicht im Gegensatz zum klassischen Lebenslauf, wo es akribisch festgehalten wird, das, was man selber gelebt hat. Was andere von einem erwarten, was ein zuverlässiger oder kreativ dynamisch junger Mitarbeiter ist. Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang auch sinnvoll, die beiden Begriffe von Schönheit oder die Unterscheidung zwischen Schönheit und Erhabenheit. Ne? Also einerseits sagt Kant, das Schöne ist das, was von der Natur her einfach schön ist, und das motiviert einen natürlich irgendwie nach Hawaii zu gehen oder an irgendeinem schönen Strand zu sitzen. Und auf der anderen Seite sagt er aber, das Erhabene ist das, was das eigentlich erstrebenswerte ist, und da gehört harte Arbeit dazu, aber es wird eben geschaffen durch solche kreativen Akte auch und so eine Zusammenarbeit. Sie sind ja an der virtuellen Universität und Sie sind wahrscheinlich der erste Prüfling, der jetzt über eine virtuelle Prüfungskonferenz promoviert wird. Was ist denn Knowledge Entrepreneurship in einer virtuellen Universität? Wie kann man sich das vorstellen? Das sind Sie allein in einem Netz mit anderen übers Internet. Kann man sich so vorstellen? Ja, also da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass eigentlich diese virtuelle Universität zunächst mal hauptsächlich dadurch innovativ war, zu beginnen. Wenn Sie sich erinnern, meine Fallstudie ist The Sleeping Innovator. Also die waren vor allem am Anfang insofern innovativ, indem sie es geschafft haben, vieles aus der alten Welt in diese virtuelle Welt rüber zu transportieren. Man spricht ja von verschiedenen Stufen der Innovation. Zunächst mal wird das Alte kopiert. Im Fernsehen werden Filme, wenn man sich das überlegt, zunächst mal wurden irgendwelche Schauspiele aufgenommen und wieder dargestellt. Im zweiten Schritt werden dann so ein paar Aspekte, irgendwie Special Effects, noch dazu gemacht. Und in einem dritten Schritt wird dann eigentlich erst mit DreamWorks und wie die ganzen 3D-Filme heißen, so eine ganz neue Welt geschaffen. Und so ist es eigentlich bei der Universität auch. Also ich würde sagen, meine Universität ist noch 1.0. Da geht es noch recht traditionell zu. Also eigentlich ist es wie im Fernverkehr. Ja, es wird nur die in einer Fernuni, es wird das Potenzial ausgenutzt, eben schnell zu kommunizieren über das Netz. Was jetzt möglich ist, sind eben Sachen wie die Super Cool School, wo sich, das wird Ihnen gut gefallen, das ist sehr viel mehr so ein peer-basiertes Lernen, wo sich Leute zusammentun, der eine will das lernen, der andere will das lernen und dann tun die sich zusammen und lernen das eben über das Internet. Und das Netz ist eigentlich nur als Plattform noch da und eigentlich gibt es nur noch wenige traditionelle Komponenten. Wie würden Sie sich denn die Entrepreneurial Society vorstellen? Wie würde ich sie mir vorstellen? Naja, also ich glaube, dass es ist ja immer so, auch während der Aufklärung waren nicht alle aufgeklärt. Aber sagen wir mal, es gibt immer Paradigmen, irgendwas, was die Leute gerade hochhalten und sagen, also das wäre was, was ich gerne hätte, was mein Sohn auch macht, ja, irgendwie für ihre Kinder oder so irgendwas. Und in diesem Sinne glaube ich schon, dass das, dass dieses etwas ausgeglichene, nicht wirtschaftliche Entrepreneur-Bild eine interessante Option ist, den Leuten so ein bisschen den Blick nach vorne auch zu richten. Diese Teleologie hat auch was unheimlich Vision, dieses Visionäre des Entrepreneurs, ne? Nicht sich festlegen lassen von dem, was momentan ist, sondern das, was möglich ist und was sinnvoll ist, irgendwie verkörpern. Wir Deutschen sind ja jetzt seit langem, und da sind Sie ja auch ein starker Vertreter davon, so ein bisschen als die Bürokraten und schwierig zu verändernde Menschen bekannt geworden. Wir waren ja eigentlich mal Idealisten. Ja? Wir sind eigentlich bekannt gewesen in Europa jahrhundertelang als die, die in den Wolken irgendwie sich ihre Institutionen zusammenbasteln. Und vielleicht, wenn es wieder ein bisschen mehr in diese Richtung geht, fände ich ganz schön. Jetzt haben Sie eine Doktorarbeit geschrieben. Was machen Sie denn später? Irgendwas zu Knowledge Entrepreneurship? Na, ich habe ja, wie Sie wissen, gerade eine Reise in Lateinamerika abgeschlossen und habe da versucht, eben diese Lebensphilosophie auch umzusetzen und einerseits zu schauen, wo gefällt es mir am besten und andererseits gleich konkrete Angebote und Opportunities zu finden. Und habe so innerhalb von 6 Wochen 8 Länder bereist und 20 Bewerbungsgespräche abgeschlossen. Und das Problem ist jetzt eher, dass ich Ihnen nicht sagen kann, was es wird, weil es so viele verschiedene Sachen sind, als dass es jetzt unklar wäre, was ich wollte. Denn wenn es viele Chancen gibt, dann kommen wir wieder an ganz andere Problematiken, denn dann muss man irgendwie priorisieren und auswählen. Das ist auch nicht leicht. Ja. Sie waren ja bei Hernando de Soto, was so der zweite auf der Welt ist, neben Yunus, der so von Micro-Entrepreneurship spricht. Und mehr sagt, es sind die legalen Hindernisse. Die Armen sind illegal und das ist ihr größtes Problem. Was ja auch diese Herangehensweise unterstützen würde, dass es weniger gilt, die Menschen aufzustacheln und so anzupieksen, sondern die Behinderungen auszuräumen. Ja, das würde ich voll unterschreiben. Also wäre die Entrepreneurial Society da diese bürokratischen Hemmungen, Bestrafungen, Illegalitäten abzubauen. Ja, genau. Wobei man sagen muss, also da ist es interessant, dass er doch, obwohl er ja jahrelang und mittlerweile sehr erfolgreich auch weltweit aktiv ist, in Peru selber nach einer sehr hohen Popularität doch anscheinend jetzt nicht mehr selber weiter aktiv ist und die Probleme weiter bestehen. Also es scheint wieder keine Silver Bullet gewesen zu sein, wäre ja auch spannend gewesen. Und dann wahrscheinlich noch erfolgreicher als Yunus. Aber ich habe auch verschiedene Microfinance-Projekte besucht. Und da muss ich sagen, ist es schon wirklich spannend zu sehen, wie das noch in den Kinderschuhen steckt von genau den Überlegungen her. Und auch da die also von den Businessmodellen oder von den Produkten, die die Leute verkaufen, da kam eigentlich relativ wenig Innovatives. Die verkaufen immer noch Erdnüsse oder reparieren Schuhe. Also da ist relativ wenig Bandbreite da an Ideen, was die machen könnten. Und das Netz wird auch noch sehr unzureichend genutzt. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die mich sehr interessiert, Denn es gibt natürlich weltweit jetzt diese Microfinance-Micro-Entrepreneurs. Und dazu also einen Austausch zu schaffen und interessante Produkte auszutauschen, das könnte ich mir interessant vorstellen. Aber das könnte das kommende Thema sein, dass man sagt, wie muss eine Gesellschaft aufgebaut werden, damit möglichst viele die Chance haben und diesen fantastischen Beruf oder Berufung des Entrepreneurs für sich möglich machen. Das finde ich eine spannende Frage. Vielleicht schreiben Sie Ihre nächste Forschungsarbeit darüber. Ja, oder wir schreiben zusammen. Erstmal vielen Dank und ja, bis demnächst, bis wir von Ihnen mehr hören.